vielleicht hat er jetzt, der ein oder andere wird vergessen, aber heute ist das 25. Festival. Ist dann überhaupt noch jemand da, außer Us, der beim ersten Festival dabei war? Ah, einer ist da. Jetzt mal Hände hoch, wer war beim ersten Rockfest dabei? Ah, jetzt gehen doch ein paar Hände hoch. Von Us 5 waren drei. Nein, stimmt, der Dirk war auch dabei. Ah, von Us 5 waren 4 dabei. Ich habe extra mehr Gläder von damals noch oben zu haben. Nur mein Vater ist aus Engelfeld. Die Passe hier. Jetzt sind schon keiner gemacht. Ich meine, die Schuhe wären ein bisschen knapp. Wenn die sind halt ein bisschen eng geworden. Mirko sagt, also wer jetzt, also wirklich nochmal Hände hoch, wer war beim ersten... Das Bier kostet jetzt nur noch 50 Cent, hat sie mir gesagt. Wer war beim ersten Rockfest dabei? Es gibt jetzt genau für eine Minute lang Bier wie vor 25 Jahren, zum gleichen Preis. Wer das nur weisen kann, der kriegt auch einen Zuschuss von der Rentenkasse. Also, wer war dabei? Ist mal ehrlich. Ehrlich. Tja. Dann gibt's nur noch eins. Konzentriert euch.